Kapitel 1 Übung A34 Personen und Hobbys Hören und lesen Sie. Das ist Hans Behrens. Er arbeitet als Chemiker bei BASF in Ludwigshafen. Er ist verheiratet mit Susanne und hat 2 Kinder. Seine Hobbys sind Tennis spielen und Briefmarken sammeln. Das ist der Bruder von Hans. Er heißt Martin. Er studiert Informatik in Bremen. Er spricht sehr gut Englisch und schreibt gern Computerprogramme. Martin ist ledig. Das ist Martha, die Schwester von Hans. Sie ist geschieden. Sie arbeitet als Mathematiklehrerin. Sie spielt sehr gut Gitarre und hört gern Popmusik. Das ist Susanne. Sie ist die Frau von Hans und die Mutter von Maximilian und Marie. Sie arbeitet als Managerin bei BASF. Sie liest gerne Kriminalromane. Das ist Maximilian, der Sohn von Hans und Susanne, der Bruder von Marie. Er ist 4 Jahre alt und spielt gern Fußball. Das ist Marie, die Tochter von Hans und Susanne, die Schwester von Maximilian. Sie ist 8 Jahre alt und singt im Chor.